Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 9. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen. Lasst uns lernen, Menschen zu sein, die in Sanftmut wandeln. Ich mag die Art und Weise sehr, wie Paulus es in Vers 6 ausdrückt. Ich habe schon viel über diesen Vers gelehrt und alles begann damit, weil Gott eines Tages zu mir sagte: Reinhard, immer wenn du dir Sorgen machst, sündigst du. Würdest du bitte aufhören zu sündigen? Ich habe so viel gesündigt, im Grunde täglich. Da war ich also, gründete Gemeinden, predigte das Evangelium, hatte vor vielen Jahren eine Bibelschule in Österreich und ich sündigte. Ja, ich lebte in der Sünde der Sorge. Und dann sagte Gott eines Tages zu mir: Reinhard, jedes Mal, wenn du dir Sorgen machst, sündigst du. Also studierte ich Philipper 4, Vers 6, denn Jesus sagte mir, dass ich wegen dieses Verses sündigte. Und deshalb habe ich darüber eine Menge gelehrt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich anfing, durch die Passion-Übersetzung zu gehen, hatte ich es nie wirklich in dieser Ausdrucksform gelesen. Schau, wie er es sagt. Dort steht: Lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen und macht euch keine Sorgen. Die New King James Bibel und die griechische Übersetzung sagen eigentlich das Gleiche. Sorgt euch nicht um etwas und nichts. Mir gefällt, wie Paulus sagt, dass du dich nicht in verschiedene Richtungen ziehen lassen sollst. Denn genau das wird die Sorge bewirken. Was passiert, wenn du in verschiedene Richtungen gezogen wirst? Du gehst nirgendwo hin. Du wirst ein bisschen hierhin, ein bisschen dorthin gezogen, zurück, vorwärts, aber du gehst nirgendwo hin. Und das ist es, was eine Sorge mit dir machen wird. Sie zieht dich überall hin, ohne dass du jemals dein Ziel erreichst. So viele Christen wollen ein Ziel erreichen, aber sie schaffen es nicht, weil sie sich um alles sorgen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, mit dem du wahrscheinlich etwas anfangen kannst. Wie viele von euch, meine Freunde, hatten das Gefühl, dass der Herr wollte, dass ihr etwas Bestimmtes tut? Und was ist dann passiert? Deine Umstände waren plötzlich nicht mehr so schön. Jetzt wirst du in die Richtung deiner Umstände gezogen. Deine Finanzen haben sich verändert. Und jetzt tust du nicht mehr das, von dem du gesagt hast, dass der Herr es von dir will. Dann fängst du an, dir Sorgen zu machen. Glaubst du, dass ich dazu in der Lage bin? Jetzt wirst du in diese Richtung gezogen. Dann fängst du an, dir Gedanken über die Meinung anderer Leute zu machen. Was ist, wenn das schief geht? Was werden sie denken? So werden wir von unseren Sorgen in so viele verschiedene Richtungen gezogen. Und dann wundern wir uns, warum wir unser Ziel nicht erreichen. Weißt du, das ist es, was ich gelernt habe und was ich meinem Team ständig lehre. Die erste Frage ist niemals, ob wir Geld haben, um eine bestimmte Sache zu tun. Die erste Frage ist nicht einmal, ob wir die personellen Ressourcen haben, um eine bestimmte Sache zu tun. Die erste Frage ist immer eine einfache Frage. Will Gott, dass wir das tun? Denk mal darüber nach. Mir sind schon so viele Gelegenheiten geboten worden. So viele Möglichkeiten, die sich mir boten. Offene Türen, mir wurden Grundstücke angeboten, um ein weiteres Waisenhaus zu bauen. Mir wurde Geld angeboten, um ein weiteres Waisenhaus zu bauen. Ich hätte in so viele Richtungen gezogen werden können. Meine Frage ist also, wenn ich mit Jesus allein und mit meinem Team zusammensitze, was ist es, was der Herr von uns will? Wenn der Herr uns klar gemacht hat, dass er das mit uns vorhat, dann ist das die Richtung, in der die wir uns bewegen, und wir gehen im Glauben. Und wenn wir einen Fehler machen, korrigieren wir ihn auf dem Weg. Aber ich lasse mich nicht von Sorgen aus der Bahn werfen. Unsere Schule wäre fast geschlossen worden, bevor wir sie eröffnet haben. Du könntest Daniel fragen, wie viele Richtungen, Umstände, Menschen und Meinungen versucht haben, uns zu beeinflussen. Aber wir sagten, nein, wir machen uns keine Sorgen. Jesus sagte, es ist Zeit für die Schule, also wird es die Schule geben. Deshalb möchte ich dich bitten, dir diese Frage zu stellen. Tue ich das, was der Herr von mir will? Oder werde ich aus welchem Grund auch immer in viele verschiedene Richtungen gezogen? Weißt du, in Prediger steht etwas sehr Kraftvolles. Wer auf den Wind achtet und wer auf das Wetter achtet, wird weder säen noch ernten. Sieh nicht auf die Wolken und sag, ich glaube nicht, dass das klappt. Schau auf Jesus und frage, Jesus, ja oder nein? Wenn er ja sagt, dann lass nicht zu, dass dich eine einzige Sorge von deinem Ziel und deinem Weg abbringt. Es ist ganz einfach. Paulus sagt, lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen. Also weigere dich einfach, dir Sorgen zu machen und gehe weiter mit Jesus. Wenn du wissen willst, wie man das macht, kannst du dir auf YouTube oder Spotify meine Botschaft anhören. Sorge dich nicht. Morgen werden wir mehr darüber sprechen.